SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Es ist Freitagabend, es ist kurz nach der 7. Allerhöchste Zeit für fantastische Elektronik von überall her von der Welt. Und somit herzlich willkommen an der wunderschönen guten Abend. Ich bin der Mental X, ich präsentiere hier wöchentlich elektronische Clubmusik. Und heute reisen wir unter anderem nach Kolumbien. Von dort kommt nämlich genauer gesagt der Fernando Olaya. Und der wiederum hat eine neue, wirklich grossartige EP am Start. Vito hat hier fantastische, melodische Underground-Sounds von Anden. Auf einem deutschen Label namens Euphonic Vision. Euphonic wirst du vielleicht kennen, ist ein ostdeutsches Label, macht das schon urlang, hat sich spezialisiert auf Trance und Rave-Sachen und eben auf dem Euphonic Vision Label wiederum, da gehen sie jetzt ein bisschen eher in die undergroundige Deep Trance und Deep House-Ecke rein. Melodische Techno gibt es aber auch noch aus Dublin, genauer gesagt vom Matador. Und anfangen möchte ich die heutige Episode Mental X Electronic mit dem Namen Images and Urban Deepness mit einem Track aus Ungarn. Genau gesagt aus Budapest, Hunter East Café. Er nennt das sich. Er hat schon wirklich ein paar großartige Tracks und Remixes angefertigt. Und das ist seine brandneue Scheibe, heisst jetzt Pulsar. Schön, reise ich mit. Viel Spaß. We'll be right back. ist oder einfach hier freut sich, dass Mental Namespace hat eine neue Scheibe am Start. Namespace mit Number 37 ist tatsächlich der 37. Track, den sie released haben. Und wenn du jetzt fragst, von wo kenne ich den Namen schon wieder? Namespace ist das alte Ego vom legendären Ben Shaw. Und der wiederum hat ja mit Above the Clouds vor 3 Jahren eine von der wirklich coolsten Deep Trance-Scheiben vor diesem Jahrzehnt produziert. Das ist der Ben Shaw eben als Namespace und das ist brandneu. Hammer. Greatness of Britain. Der Track-Title fällt mir immer wieder ein, wenn ich gerade wieder so eine Flut aus England wirklich mit ultra geilen Sounds bekomme. The Greatness of Britain hat der Pat van Dyke 1995 einmal eine EP genannt für sein Album Seven Ways. Naja, in einer Zeit, wo der Pat van Dyke noch, sagen wir mal, klubigere Musik und nicht so rave-lastige Sound gemacht hat. Wirklich ein wunderbares Album, das groß nebenbei gemerkt. Und man muss ihn hoch anrechnen, hat damals wirklich einen ausgezeichneten Musikgeschmack schon gehabt. Hat sich wirklich so auf den britischen Sound fixiert. Und wenn wir vorher gehört haben, eben der Ben Shaw mit seiner neuen Namespace-Scheibe und der da, naja, das ist sehr wahrscheinlich so der urbritische Produzent, nämlich der John Graham Quivo. Letzte Woche hat er das neue Album von ihm vorgestellt, das ist einer von den Alben Tracks, das ist The Quivo mit Two Shadows. Thank you.

von der Arbeitswoche vergessen und hat gemütlich mit einem chilligen Club Elektronika, ja, das gibt es ja tatsächlich, ins Wochenende. Das ist SRF Heroes, ich bin der Mentlix. Und das hier ist von Worldscape aus Australien, wenn es mir recht ist. Und Lunch würde mir jetzt eigentlich schon fast die Bassdrum und Bassline wegnehmen. Hat schon einen perfekten Chillout Ambient Track, aber so gefällt uns natürlich viel, viel besser. Das ist SRF Virus. Ich bin der Mentlex, allerhöchste Zeit für eine Essential Tune. Essential Tune ist natürlich ein Track, der extrem wuchtig und genial daherkommt. Und das kommt er wieder einmal mehr vom britischen Anjuna Deep Label, wo das wird jetzt der Tin Licker und das Stück heisst Nothing Without You. Hintergrundinfos zu der heutigen Sendung bekommst du auf srf.ch/mentlex. Gerade nach der Sendung gibt es da Playlisten und den Podcast. In der Regel der Podcast noch am gleichen Tag, aber letzte Woche hat es irgendwie so kleine Knüppel und Leitung gehabt. Naja, however, die Woche wird sich klappen. Garantiert. Schönes Wochenende.

Baseline, für die, die nicht DJs oder Musiker unter euch sind. Die Baseline ist nicht das Bum Bum Bum, sondern das, was im Hintergrund, das, was von hinten druckt. Jake Kaiser hat die extrem groovige Scheibe produziert, heisst sie Introspection. Und ich glaube, sie kommt auf dem portugiesischen Label Flow raus. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Aber für das gibt es eine Playlist. Die findest du gerade nach der Sendung auf srf.ch/mentalx. Den Podcast kriegst du ebenfalls nach der Sendung, wenn alles klappt. Es tust alle spätestens morgen. Und selbstverständlich kannst du den Podcast auch gratis downloaden oder abonnierst ihn gerade auf iTunes. Check's aus. Kevin Lynch aus Dublin meldet sich mit einem fantastischen Remix. Und wenn du jetzt fragst, wer ist das schon wieder gesehen? Der Matador, wirklich so einer von diesen Superstars im Bereich von Techno. Entdeckt übrigens vor gut 10 Jahren vom Richie Hawtin auf Nines, aber inzwischen ist es wirklich so ein Global Player, alle relevanten Labels und so weiter und so fort. Genau, auch so wie der Remix hier für das Schwergewicht, das er gemacht hat. Und zwar von Emmanuel Satie. Das ist der Matador Remix. Und Hintergrundinfos zu ihm findest du auf srf.ch/mentlex.

Images und Urban Deepness. So habe ich die heutige Episode Mental X Electronic hier auf SRF Bios genannt. Und erfolgreich sind wir inzwischen mit zwei dran, nämlich bei der Urban Deepness. Genauer gesagt, extrem deep. Naja, wie ist es denn? Trans House, Techno oder irgendwo halt irgendwas dazwischen, was aber extrem hypnotisch funktioniert. Und zwar aus Buenos Aires. Das ist die Julian Nates mit Our Corner. zurzeit wirklich unglaubliches Output. Fast wöchentlich bringt er etwas raus. Einerseits einmal seine Remixes für andere Künstler, aber natürlich auch auf seinem eigenen Label Arthur Limit. Und auf zweiterem, sprich auf Arthur Limit, hat er genau das Release. Der Stan Kalev mit A Bloom. Hey, hast du eine Idee, was du Wochenende machst? Also, das Wochenende sieht doch sehr spartanisch aus. Ich habe mal so Glück vor ein, zwei Tagen. Und gut, es ist eigentlich immer das Gleiche. Ende Monat setzen die ganzen Clubs auf ein sehr reduziertes Line-up. Und da wird sich nichts mehr ändern. Das ist so die letzten 18, 19 Jahre, wo ich die Sendung mache. Das wird auch noch schnell sein. Da bin ich mir absolut sicher. Ich habe aber doch zwei Veranstaltungen rausgesucht, die richtig cool sind. Und zwar auf der einen Seite haben wir den Hive Club in Zürich. Der präsentiert mir einen richtig fetten Techno-Sound von Trunkhead. Unter anderem ist noch eingeladen, nämlich Luna City Express. Und möchtest doch eher in Basel aus in den Ausgang gehen, dann hast du irgendwie auch den Hive-Sound, haben wir von den Hive-DJs, aber dann die ganze Nacht, und zwar im Nordstern Animal Trainer All Night Long, morgens oben in Basel. Im Nordstern. So sieht es aus. Hintergrundinfos zu der heutigen Episode Mentlix Electronic findest du auf srf.ch/mentlix. Da findest du Playlist, den Podcast und alles, was du brauchen kannst. Langsam hoffentlich sehr wildes Partywochenende. Juhu! We'll be right back. places from where we came. I finally found a way to surpass the cold and gray. We can't believe it's really here. But as we make one stand, there comes a storm. If it's built on insecurity and fear. Oh, it's just an image in my head. Oh, it's just an image in my head. Charlie of the room. Nah, I'll stay a little longer. Quavo, sein brandneues Album Reconstruct. Übrigens, diese Woche hat irgendein bekanntes Hauslabel, was ist jetzt das schon wieder gesehen, einen Track rausgebracht, der 26 Minuten geht. Ah ja, klar, die neue Anshuna Deep. 26 Minuten? Naja, okay. Hat der DJ natürlich genug Zeit, um mal schnell ein bisschen auf Tanzfläche zu tanzen und am Bar zu anstehen. Wer weiss. Mir ist sie definitiv zu lang gewesen. Und es ist ja nicht nur so gewesen, dass sie wirklich grandios gewesen wäre, was fand schon noch Typ. Einfach, naja, ich denke, die haben sich einfach einen Spass erlaubt. Gut. Auf der anderen Seite muss man sagen, so abwägig sind so überlange Tracks nicht. Ich mag mich erinnern, der Dusty Kid aus Sardinien hat gerade vor 4-5 Jahren 40 Minuten rausgegeben. Ein einzelner Track, 40 Minuten lang. Und wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht, der Orb und Blue Room Originalfassung geht fast 58 Minuten. Irre! wir sie wieder. Für mich mit und eine von der wichtigsten Platten aus den letzten 30 Jahren Electronica. Genauer gesagt ist sie von DJ Sascha aus dem Jahr 1996. Heißen wird sie Arkham Asylum. Und das Ding, das ist wirklich seit dermassen voraus gesehen. Wirklich unglaublich. Ein Track, den ich sicher auch hier in meiner letzten Radiosendung wird spielen werde. Ich habe es ja schon vor ein paar Wochen mal angekündigt. Ende Jahr habe ich hier mit der Sendung auf heute. Aber wir haben glaube ich noch 10 Stück oder so. Ja, klar. Na gut, eben nach 18, dann war das 19 Jahre sein. Ich glaube, das haben wir anständig durchgekriegt. Und vor allem das Tolle ist, meine Podcast-Zahlen auf iTunes sind wirklich nach wie vor grandios. Und somit kann ich gerade eine Zwischenverbindung bringen. Kannst du den Podcast auch von der heutigen Sendung abladen? Gefällt mir natürlich sehr. Zum Beispiel auf srf.ch/mentlix. Da einfach auf den Download-Button klicken, wenn es dann heute klappen es wird. Und natürlich auch auf iTunes oder auf der SRF-Virus-App. Es würde mich sehr freuen, wenn du am nächsten Freitag wieder einschaltest. Ab der 7. bin ich wieder für dich hier live im Radiostudio hinter der Turntables im Studio am Moment anschauen und am Mikrofon mit dir ins Wochenende zu reisen. Und jetzt sage ich, komm gut durch die Nacht. Bis dann. Ciao, ciao.